Let us get! Die nächsten 100 Jahre werden zum erbitterten Kampf. Die nächsten Jahrzehnte werden zur Schlacht ernannt. Mit Liedern und Verstand gegen Knüppel und Gewalt. Du hast so schönes Deutschland, deine Lösung von so was. Die ganzen hirnlosen Parolen werden in Wahrheit erstickt. Und im Staat mit seinen Lügen brechen wir auf das Genick. Wer jetzt nicht alles gibt, der hat kein deutsches Herz. Wir Depression, voll Verbot und voll Schmerz. Standarte über Deutschland, unsere Fahnen wehen. Den Grund unseres Kampfes wird auch zu weit verstehen. Freiheit für alle nationalen Krieger. Im Winter zeigen seine Fisch, wer ist der Sieger? Eine Globalisierung, die durch unsere Kultur fegt. Und niemand erhebt sich, weil sie keine Sau versteht. Der Krieg hat längst begonnen, er tobt auch in dir. Die nationale Alternative, die sind nur wir. Verbale Akrobatik ist hier ein Leistungssport. Das eigene Volk wird klein gemacht, an keinem anderen Ort. Die Entscheidung liegt bei dir, mach dich jetzt bereit. Zusammen an der Front für Stolz und Gerechtigkeit. Soldaten über Deutschland, unsere Fahnen wehen. Den Grund unseres Kampfes wirst auch du bald verstehen. Freiheit für alle nationalen Krieger. Im Winterzeit entscheidet sich, wer ist der Sieger. Soldaten über Deutschland, unsere Fahnen wehen. Den Grund unseres Kampfes wirst auch du bald verstehen. Freiheit für alle nationalen Krieger. Im Winterzeit entscheidet sich, wer ist der Sieger. Über Deutschland, unsere Fahnen wehen. Den Grund unseres Kampfes wirst auch du bald verstehen. Freiheit für alle nationalen Krieger. Im Winterzeit entscheidet sich, wer ist der Sieger?